Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7. Dresden, den 23. November 1800. Auf deine Anfrage wegen Hillers Tochter, die sich in Dresden aufhält, kann ich dir folgende Auskunft geben. Sie ist nicht bei dem hiesigen Theater angestellt, sondern nur zum Aushelfen in einer Oper gebraucht worden, wofür sie eine besondere Bezahlung erhalten hat. Weder Figur noch Stimme ist angenehm. Zur Schauspielerin getraue ich sie mir am wenigsten zu empfehlen. Als Sängerin wäre sie brauchbar in Nebenrollen. Es fehlt ihr nicht an Musik, sie intoniert ziemlich richtig, hat eine gewisse Fertigkeit in Überwindung von Schwierigkeiten, aber weder Wärme noch Grazie. Die Feste zu Anfang des neuen Jahrhunderts, wovon du mir schreibst, würden mir freilich vielen Genuss geben, aber wenn ich auch hier mich entfernen könnte, so gehört schon viel zu der Entschließung, in dieser Jahreszeit eine Reise mit einer Familie zu unternehmen. Schreib mir aber doch etwas umständlicher über die Art dieser Feste. Graf Geßler möchte vielleicht zu einer Wallfahrt danach gereizt werden, wenn es ihm seine Gesundheit erlaubt. Könnte Hillers Tochter in Weimar gebraucht werden, so würde sie ohne Zweifel sogleich zu haben sein. Sie hält sich bei einem Verwandten, dem Musikus Gästewitz, auf, um ihren Gesang mehr auszubilden. Dein Körner.